Spartan! Spartan! What is your profession? Du hast CMC auf diesen Killer von L. Mittlerweile ist es so, ich mach vieles zum Geld. Das ist ein Kinderspiel, wie Tempel springen. Nach diesem Track ist klar, wer deine Helden sind. Ich zeig der Bitch meine Route wie ein Abis-System. Sie zeigt ihren Arsch und muss gehen. Es geht von vorn los. Mein Ding wird öfter gesaugt, als bei Napster Pornos. Ich führ ein Leben im Takt. Es geht bergauf und bergab. Hauptsache auf in die Nacht. Das ist heute so, doch früher war ich kein Rapper. Ich war der Typ mit den Grasmengen. Jetzt steh ich über diesen Ding, so wie Marsmensch. Lauf wir fuck mit meinem Baby. Lebe diesen Traum, kämpf dafür wie ein Jedi. Mein Zug ist noch lang nicht abgefahren. Ich wollte es durchziehen, gesagt, getan. Ich schreib diese Zeilen auf schwarze Zahlen. Ich hab'n gottverdammten Masterplan. Mein Zug ist noch lang nicht abgefahren. Ich wollte es durchziehen, gesagt, getan. Ich schreib diese Zeilen auf schwarze Zahlen. Ich hab'n gottverdammten Masterplan. Ich bin jung, charismatisch, verdammt gut und fresh. Bei mir stehen Frauen Schlange wie in einem Schuhgeschäft. Hab ich zu viel versprochen, ich werd meinem Ruf gerecht. Ich bin nicht mehr zu stoppen, denn ich hab Blut geleckt. Mach Platz für den Underdog, okay, ist besser, du gibst mir das Mic. Glaub mir, es ist schon längst in der Zeit. Und du und die Welt, ihr dreht euch im Kreis. Heute hollern sie weg, wozu brauch ich deine Meinung? Der Erfolg gibt mir recht. Was bleibt mir noch zu sagen? Der Track hier ist Hammer. Reich mich das Wasser, gib mir Liebe, der Champagner. Mein Zug ist noch lang nicht abgefahren. Ich wollte es durchziehen, gesagt, getan. Ich schreib diese Zeilen und schwarze Zahlen. Ich hab'n gottverdammten Masterplan. Mein Zug ist noch lang nicht abgefahren. Ich wollte es durchziehen, gesagt, getan. Ich schreib diese Zeilen und schwarze Zahlen. Ich hab'n gottverdammten Masterplan. Yeah. Ich bin mir die Schuhe zu, Sonnenbrille auf, mach auf cool und smooth. Mann, ich genieß einen guten Ruf, gehör mittlerweile zum Who is Who. Hey, ich lauf die Straße lang und werde zugelabert, bevor ich was sagen kann. Doch trotzdem bin ich nicht arrogant, was hast du gesagt? Leck mich am Arsch, du Punk. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Arschloch werden. Mein Ego ist zu groß für diese Atmosphäre. Ich steh da drüber, nehm paar Züge. Hast du keinen Sinn, uns anzuschwärzen. Ey yo, erkennst du die Ironie? Siehst du, wir beide Spieler spielen. Verfolgen unser Ziel, instinktiv. Wir sind ein Ton im Auge der Industrie.